Die Achaner. Zweite Szene. Landgut des Dikaiopolis. Dikaiopolis tritt aus dem Hause, um dem Bacchos zu opfern. Ihm folgen sein Weib, seine Tochter, mehrere Sklaven, der Chor. Später Kephisophon, Euripides, Lamachos. Dikaiopolis. Stille Andacht, stille Andacht. Chor. Alles schweige, hört ihr, wie er euch zur stillen Andacht ruft? Der ist's eben, den wir suchen. Männer, tretet hier beiseit. Aus dem Hause tritt er, seht ihr, opfern will er, wie es scheint. Dikaiopolis. Stille Andacht, stille Andacht. Zu seiner Tochter. Tritt mit dem Opferkorb davor und du, zu einem Sklaven. Halt mir den Phallos aufrecht, Xanthias. Die Frau. Stell ab den Korb, mein Kind, wir fangen an. Die Tochter. Gib mir den Löffel, Mutter, meinen Kuchen muss ich mit Bohnenbrei erst überstreichen. Dikaiopolis. So, so. Und nun, allmächtiger Dionysos, lass dir gefallen unsern frommen Gang um den Altar und dies Familienopfer. Lass mich mein Dionysos-Fest in Ruh hier auf dem Land begehen, erlöst vom Krieg, und segne mir den 30-jährigen Frieden. Frau zur Tochter. Heb auf den Korb und trag ihn hübsch, du Hübsche. Sieh drein, als hättst du Pfefferkraut im Mund. So, ihr nachsehend. Glücklich ist der Mann, der einst dich kost, dass du am Morgen duftest wie ein Wiesel. Geh nun und sieh dich im Gedränge vor, dass sie dir nichts von deinem Goldschmuck mausen. Die Prozession um den Altar beginnt. Dikaiopolis. Den Phallos aufrecht, Xanthias. Zu den andern. Ihr folgt dem Mädchen mit dem Körbchen auf dem Fuß. Ich singe hinterdrein das Phalloslied. Frau, steige du aufs Dach und sieh uns nach. Vorwärts. Singend. Phales, des Bacchos Spielgesell, Nachtschwärmer, lustger Zechkumpan, Ehebrecher, Knabenschänder, vergnügt zum ersten Male seit 6 Jahren grüß ich dich, ins Dorf zurückgekehrt mit dem Traktat. Juhe, an Krücken geht der Krieg, und lahm ist selbst der Lamachos. Sprechend. Denn 10-mal lustger ist's doch, Phales, Geld, des Nachbars runde Trakermagd beim Freveln im Pheleuswäldchen zu erwischen und, singend, rundum um den Leib zu packen, zu heben, ins Gras zu werfen, zu züchtgen, ha, Phales, Phales, sprechend. Und willst du mit uns trinken, kriegst du morgen ein Schlückchen Friedenswein im Katzenjammer, und Schild und Spieß, die häng ich in den Rauch. Der Chor, hervortretend. Ja, er ist's, er ist derselbe, steinigt, steinigt, steinigt, steinigt, haut ihn, den Halunken, ohne Gnad, ohne Gnad. Die übrigen verlieren sich. Dikaiopolis. Was gibt's zum Henker? Lasst den Topf mir ganz. Chor. Was Topf? Du Schurke, dir geht's um den Kopf. Dikaiopolis. Warum denn, altehrwürdige Achaner? Chor. Fragst du noch, unverschämter Vaterlandsverräter, hast du Frieden nicht allein ohne uns gemacht und wagst noch, die Augen aufzuschlagen? Dikaiopolis. Das tat ich, aber höret auch warum. Chor. ich dich hören? Sterben musst du unterm Hagel unserer Steine. Dikaiopolis. Haltet ein, ihr guten Leute, hören müsst ihr mich zuvor. Chor. Ich will aber nicht und verliere kein Wort. Du bist mir verhaßter als Kleon, aus dessen Fell ich derbe Sohlen nächstens für die Ritter zu schneiden gedenke. Chorführer. Sprich so viel du willst, ich will nicht hören, nein und aber nein, denn mit Sparta schlossst du Frieden und ich züchtge dich dafür. Dikaiopolis. Aber, liebe Leute, lasst doch die Spartaner aus dem Spiel, hört und prüfet, ob ich meinen Frieden auch gescheut gemacht. Chorführer. Was, gescheut noch gar? Und hast du nicht mit Feinden ihn gemacht, denen Eid, Altar, Gewissen, nichts auf Erden heilig ist? Dikaiopolis. Ich für meinen Teil bin sicher, die Spartaner, die wir stets so verwünschen, sind mitnichten schuld an aller unserer Not. Chorführer. Nicht an aller? So, du Bube, und du bist noch frech genug ins Gesicht, uns das zu sagen? Nein, jetzt reißt mir die Geduld. Dikaiopolis. Nicht an allem, wie ich sage. Auf der Stelle will ich euch ein und andere Punkte nennen, wo wir gegen sie gefehlt. Chorführer. Nein, empörend, unerträglich. Ha, die Galle kocht in mir. Du erkühnst dich, für die Feinde aufzutreten gegen uns. Dikaiopolis. Hab ich Unrecht, überzeugen meine Gründe nicht das Volk. Seht, hier leg ich auf den Hackblock meinen Kopf und spreche so. Chorführer. Hört einmal, ihr Nachbarn, sparen wir die Steine länger noch. Kommt, wir wollen ihn kartätschen, bis sein Fell wie purpurrot. Dikaiopolis. Ei, wie qualmt der Kohlenmeiler wieder auf. So wollt ihr denn, wollt ihr schlechterdings nicht hören, Helden vom Achanerstamm? Chorführer. Nichts, wir wollen gar nichts hören. Dikaiopolis. Für sich. Ja, dann geht's um meinen Kopf. Chorführer. Lieber soll mich gleich. Dikaiopolis. Beileibe, werteste Achaner. Nein. Chorführer. Sterben musst du auf der Stelle. Dikaiopolis. So, dann wetz ich meinen Zahn. So vernehmt denn, eure besten Freunde sind in meiner Macht. Geiseln hab ich, rührt sich einer, schlacht ich sie wie Kälber ab. Chorführer. Hört ihr, Nachbarn, seine Drohung? Sollt er dem Achanervolk wirklich schaden können? Hat er einen unserer Buben wohl drinnen eingesperrt? Was mag es sein, dass er so frech uns trotzt? Dikaiopolis. Bringt einen Kohlenkorb und ein Schwert. Werft doch zu, wenn's euch gelüstet, aber der ist dann des Tods. Will doch sehen, ob eurer Kohlenschicksal euch so wenig rührt. Chorführer. Wehe, wehe, unser Landsmann ist ja dieser Kohlenkorb. Nein, halt ein, vollbringe nicht das Schreckliche, halt ein. Dikaiopolis. Nichts da, weg, ich will nichts hören, heult ihr nur, ich haue zu. Chor. Morden willst du meinen lieben, kohlenschwarzen Kameraden? Dikaiopolis. Hört mich, bat ich eben vorhin, und ihr habt mich nicht gehört. Chor. Nun, so spricht denn ein langes und breites, selbst von Sparta, so viel dir gefällig, denn meinen Landsmann verlass ich nicht. Dikaiopolis. Gut, ihr aber werft vor allen Dingen eure Steine weg. Chor. Sieh, da liegen sie am Boden, steck auch du dein Schwert in die Scheide. Dikaiopolis. Dass ihr mir da nichts verstecket, schüttelt eure Mäntel aus. Chor. Ausgeschüttelt sind sie. Du siehst ja, wie wir uns schütteln, drum stecke dein Schwert ein. Zögre nicht länger, da schaue, wie jeder tanzend sich schwenkt und den Mantel schüttelt. Dikaiopolis. Ja, schütteln könnt ihr euch wie Leun und brüllen, und diese guten Kohlen vom Parnassos hätt euer Unverstand bald umgebracht. Ist das landsmännisch? Seht, in seiner Angst hat er mich wie ein Dintenfisch geschwärzt. Wer wird denn gleich so hitzig sein und grimmig und herb wie Schlehn und brüllen gleich und schmeißen für Billigkeit auf beiden Ohren taub, obwohl ich mit dem Kopf auf einem Hackblock zu reden mich erbot von Staatsaffären, und doch ist mir mein Leben auch nicht feil. Chorführer. Nun denn, wenn du so Wichtiges hast zu sagen, du Schalk, bring den Hackblock heraus, rede, wir sind begierig, deine Weisheit zu hören. Die Strafe hast du selbst dir dekretiert. Schaff her den Hackblock, sei ein Mann und rede. Dikaiopolis bringt den Hackblock heraus, legt den Kopf darauf und spricht. Da wär er denn, der Hackblock, wie ihr seht, und der hier spricht, ist meine Wenigkeit, und denket nicht, ich halte hinterm Berg, was ich von Sparta denke, sag ich offen, obwohl ich Ursach hätte, nichts zu wagen. Denn unser Landvolk kenn ich, oh, das freut sich, wenn so ein Prahlhans sie und unsere Stadt lobhudelt, einerlei, ob wahr, ob falsch, und sie derweil, sie merken's nicht, verkauft. Und kenn ich unsere alten Herren, die denken nur drauf, uns Steinchen an den Kopf zu werfen. Auch kenn ich mich und weiß, wie voriges Jahr mir Kleon mitgespielt, des Lustspiels wegen. Er schleppte vor den Rat mich und ergoss aus seinem falschen Maul nen Schwall voll Lügen, wusch mir den Kopf mit seiner Jauche, daß ich bald in seinem Gerberloch ersoff. Erlaubt mir denn, dass ich, bevor ich spreche, mich warf ins tragische Kostüm des Jammers. Chorführer. Wieder drehst und wendest du dich, Aufschub suchst du allein. Meinetwegen borge dir nur von Hieronymos, Plutons Helm, den Stock stick, dunkel buschig behaarten. Lass spielen Sisyphos des schlauen Ränke. Ausflüchte helfen nicht in diesem Handel. Der Chor tritt auf die Seite. Dikaiopolis. Jetzt Mut gefasst. Es gilt. Ich bin entschlossen. Ich gehe zum Euripides. Pocht an der Türe. He, Sklave! Kephisophon. Im Innern. Wer da? Dikaiopolis. Ist wohl Euripides zu Haus? Kephisophon. Kommt heraus. Zu Haus und nicht zu Hause, wie du willst. Dikaiopolis. Wie das? Zu Haus und nicht zu Haus? Kephisophon. Sieh, Alter, sein Geist botanisiert nach Dichterblumen. Er ist zu Haus und macht in Lüften schwebend ein Trauerspiel. Dikaiopolis. Heil dir, Euripides, selbst dein Bedienter ist ein witziger Kopf. Geh, ruf mir ihn. Kephisophon. Das geht nicht an. Dikaiopolis. O doch, ich muss ihn sprechen. Kephisophon schüttelt. Gut, so klopf ich selbst. Euripides, Euripideselein, wenn je ein Menschenkind, so höre mich. Ich bin's, der Dikaiopolis aus Scholae. Euripides, innen, ich habe keine Zeit. Dikaiopolis, lass dich herausdrehen. Euripides, nein, nein. Dikaiopolis, ich bitt. Euripides, herausdrehen? Meinetwegen, zum Runterkommen hab ich keine Zeit. Das Innere des Hauses kehrt sich heraus. Im Zimmer herum liegt allerlei zerlumpte Theater, Garderobe. Euripides in bettelhaftem Kostüm sitzt in einer Hängematte. Dikaiopolis. Euripides. Euripides. Was soll's? Dikaiopolis. Du dichtest hoch herab. Kein Wunder, gibt's da lahme Helden. Und dein Habit, welch kläglich tragische Lumpen. Kein Wunder, gibt's da lauter Bettelhelden. Ach, kniend bitt ich dich, Euripides, leih mir so einen alten Bühnenfetzen. Ich muß dem Chor ne lange Rede halten, und fall ich durch, so kostet mich's den Kopf. Euripides, recht gern, willst du die Lumpen, die im Elend der vielgeprüfte alte Euneus trug? Dikaiopolis, nicht das von Euneus, noch ein klägliches. Euripides, vom blinden Phönix? Dikaiopolis, nein, auch dieses nicht, elender noch als Phönix trat er auf. Euripides, was meint er doch wohl für ein Bettelkleid? Willst du den Rock des armen Philoktet? Dikaiopolis, nein, noch viel bettelhafter sah er aus. Euripides, so meinst du wohl die schmutzige Kutte dort, die ich Bellerophon dem Lahmen gab? Dikaiopolis, auch den nicht, nein, der Mann war lahm wohl auch, doch Bettler, Maulheld, Raisonneur dazu. Euripides, haha, der Telephos, der Müser? Dikaiopolis, ja, der ist's, ich bitt dich, gib mir seine Lumpen. Euripides, zu Kephisophon, gib ihm des Telephos zerfetztes Kleid, es liegt da oben zwischen des Thyestes und Inos Lumpenzeug. Kephisophon zu Dikaiopolis, da nimm sie hin. Dikaiopolis, das durchlöcherte Kleid gegen das Licht haltend. Zeus, alldurchdringend, alldurchschauender, o lass mir frommen das Gewand des Elends, und du, Euripides, großgünst'ger Freund, schlag mir das Zubehör zu diesen Lumpen nicht ab, das kleine Müserhütchen dort, denn bettelarm muß zeigen ich mich heut, und, bleibend der ich bin, ein anderer scheinen. Das heißt, das Publikum darf schon mich kennen, nur die Choristen stehen dabei wie Gimpel, indes ich an der Nase rum sie führe. Euripides, gibt ihm den Hut. Da, Schlaukopf, wie ich seh, ein feines Plänchen. Dikaiopolis, wohl geh es dir und deinem Telephos, wie ich's versteh. Welch schöne Phrasen stecken mir schon im Leib. Jetzt noch den Bettelstab. Euripides, gibt ihn. Da, aber jetzt verlass die Marmorschwelle. Dikaiopolis, o Herz, du siehst, man stößt uns aus dem Haus. Halb ausstaffiert nur. Nun, mein Herz, sei zäh, aufdringlich, bettelhaft. Euripides, nur das zerbrochne Laternchen noch. Euripides, du armer Narr, was soll das Ding dir nützen? Dikaiopolis, nun weiter nichts, ich möchte es eben haben. Euripides, Mensch, packe dich, du wirst mir überlästig. Dikaiopolis, ach, Gott segne dich, wie deine Mutter einst. Euripides, gibt ihm die Laterne, jetzt geh. Dikaiopolis, noch nicht, den kleinen Becher noch, den mit dem ausgebrochenen Rande dort. Euripides, gibt ihm den Becher, geh, lass in meinem Haus mich jetzt in Ruh. Dikaiopolis, noch nicht, gegen das Publikum, er weiß nicht, wie er selbst uns martert. Mein Herzensfreund Euripides, nur noch dies Töpfchen mit dem Schwamm, der drinnen steckt. Euripides, hör, Mensch, du plünderst mir mein Drama aus, dann nimm und geh einmal. Dikaiopolis, ich gehe schon, halt, nur noch eins, sieh, müsst ich das entbehren, wär's aus mit mir. Euripides, mein Retter, nur dies noch, und ich geh und komm nicht wieder. Gib mir dies Körbchen mit dem welken Kohl. Euripides, gibt es ihm. Du ziehst mich aus, mein Trauerspiel ist hin. Dikaiopolis, gehend, nicht doch, ich geh. Vergessen hab ich freilich, wie leicht den Großen wird zur Last der Arme. Umkehrend, o ich geschlagner Mann, verloren bin ich, vergessen hab ich grad das Nötigste, Euripides, Herz allerliebstes Menschen, ich will verdammt sein, heisch ich sonst noch was, nur dieses eine gib mir, nur noch dies, von deinem Muttergut ein wenig, Kerbel. Euripides, der Kerl wird grob, zu Kephisophon, verschleust der Pforte Riegel, wird wieder hineingedreht. Dikaiopolis, mein Herz, wir müssen ohne Kerbel gehen, und weißt du noch, in welchen Kampf wir ziehen? Jetzt gilt's in Sachen Spartas aufzutreten. Vorwärts, mein Herz, hier sind die Schranken, steh nicht still, sei wacker, auf, mein armes Herz, hin auf den Kampfplatz, lege deinen Kopf auf diesen Block, sprich von der Leber weg, marsch, bebe nicht, nur Mut, voran, mein Herz. Chor. Nun, was machst du, was sagst du nun? Siehst du, welch unverschämter Mann du bist, mit eiserner Stirn? Setzt deinen Kopf um, einer wider alle, dem Volk zu widersprechen, frech aufs Spiel. Chorführer. Herzhaft geht der Mann ans Werk, wohlan denn, hast du doch selbst es gewollt, sprich, lass hören. Dikaiopolis, mit dem Kopf auf dem Block, gegen das Publikum. Verargt mir nicht, ihr Männer von Athen, dort auf den Bänken, wenn ich, armer Tropf, von Staatsgeschäften sprech, in der Komödie. Wahrheit und Recht verficht auch die Komödie. Und was ich sag, ist Wahrheit, klingt's auch hart. Selbst Kleon soll mich diesmal nicht verklagen, dass ich die Republik vor Fremden schmähe. Wir sind hier unter unserem heut'gen Fest. Noch sind die Fremden die Tribute, noch sind die Verbündeten nicht eingetroffen. Wir sind hier lauter attisch reines Korn, ohn alle Spreu und alle Hintersassen. Nun denn, die Sparta hass ich, mag Poseidon, ihr Gott, auf Teinaron mit einem Erdstoß die Häuser allen auf die Köpfe schmettern. Auch meine Reben haben sie verwüstet. Indes, warum, ich rede hier vor Freunden, verklagen wir die Sparter ganz allein. In unserer Mitte, Bürger, nicht das Volk beileibe, nein, ich meine nicht das Volk. Hier, sag ich, gab es Bursche, schlechte Münze, verrufenes Lumpengeld. Hier eingeschwärzt, durchschnüffelt, haben die den Megarern die Jacken, wo sie eine Gurke sahen, ein Häschen, Ferkel, Knoblauch oder Salz. Gleich war's aus Megara und konfisziert. Doch das sind Betteleien und hier nichts Neues. Nun stahlen junge Bursche, die zu viel getröpfelt, die Simaita weg, die Metze aus Megara. In brünstgem Knoblauchschmerz entführten drauf die Megarer zwei Huren Aspasiens. So brach das Kriegsgewitter denn los in Hellas dreier Metzen wegen. Perikles, der Olympier, warf im Zorn mit Blitz und Donner Hellas durcheinander. Er ließ Edikte ganz im Skolienstil und schloss die Megarer von Land und Meer, von allen Märkten, allen Häfen aus. Die Megarer verspürten endlich Hunger und suchten Hülf in Sparta wieder dies Verbot. Erlassen dreier Metzen wegen. Man bat uns oft, allein wir hörten nicht. Kein Wunder, gab's am Ende Schildgerassel. Mit Unrecht, sagt ihr. Nun, was war denn Recht? Gesetzt, ein Sparter hätte kreuzend um Seriphos dort ein Möpschen aufgefangen und konfisziert. Sagt an, bliebt ihr zu Haus? Ja, schön, 300 Schiffe stächen flugs ins Meer, und welch Getümmel in der Stadt, Matrosen und Soldaten, Hauptmannswahlen, man hörte nichts als goldne Palastbilder, Löhnung zur Halle, Korn gemessen, Schläuche, Gefäße, Tonnen, Ruderriemen, Körbe, Knoblauch, Oliven, Netze voller Zwiebeln, Sardellen, Kränze, Flötenmädchen, Prügel. Das Schiffswerft dröhnte vom Konzert der Säge, des Bohrers, Hobels, Hammers, Beils, vom Fluchen, Befehlen, Pfeifen, Trällern, Flötenblasen. So machtet ihr's. Und Telephos, er sollte nicht also tun? Vernunft ist nicht in euch. Der Führer des ersten Halbchors. So, in der Tat, du abgefeimter Spitzbub, verdammter Lump, das wagst du uns zu bieten, Erztaugenichts, ausbündger Sykophant. Der Führer des zweiten Halbchors. Nein, bei Poseidon, was er sagt, ist gut und richtig, wie er's sagt, die lautere Wahrheit. Erster Halbchorführer. Und wär's auch so, wie kommt der Kerl dazu, es laut zu sagen? Wart, ich dräng's ihm ein. Geht auf die Kaiopolis los. Zweiter Halbchorführer, dem ersten entgegentretend. Halt da, was soll's, zurück, versuch's und gib ihm eins, so pack ich dich und lass dich baumeln. Erster Halbchorführer, gegen Lamachos Wohnung gewendet. Lamachos, hilf, blitzäugiger Held, Lamachos mit dem Gorgoschild, komm und hilf, Kamerad und Landsmann, General, Korporal, alles gleich, kommt mir zu Hilfe, ihr Bogenbestürmer. Ha, schon packt er mich um die Hüften. Lamachos tritt aus seiner Wohnung, im Hausrock, den Helm auf dem Kopf. Lamachos, woher der Notschrei, der zum Kampf mich ruft? Wo fehlt mein Arm? Wo schleudr ich hin den Sturm? Wer ruft aus ihrem Futteral die Gorgo? Die Kaiopolis, du Held der Federbüsch und Flederwische. Erster Halbchorführer, Held Lamachos, das ist der Mensch, der uns und unsere Stadt mit frechem Wort beschimpft. Die Kaiopolis, Held Lamachos, Verzeihung, wenn vielleicht ich, armer Wicht, im Plaudern mich vergaß. Lamachos, was sprachst du über uns, sag an. Die Kaiopolis, ich weiß es selbst nicht mehr, dein Helm, die Angst, der Schwindel, ich bitt dich, schaff mir diesen Wauwau weg. Lamachos, leg den Helm ab. So, die Kaiopolis, leg ihn umgekehrt dahin. Lamachos, auch das, die Kaiopolis. Nun, gib mir aus dem Helmbusch eine Feder. Lamachos, da hast du eine. Die Kaiopolis, halt mir nun den Kopf, ich speie, jeder Helmbusch macht mir übel, kitzelt sich mit der Feder im Hals. Lamachos, was machst du, Mensch, du nimmst zum Spein die Feder? Die Kaiopolis, die Feder, sag mir doch, wo stammt sie her? Lamachos, von einem Vogel. Die Kaiopolis, wohl vom Greif Brahmabas. Lamachos, geht auf ihn los. Du bist des Todes. Die Kaiopolis, nicht doch, Lamachos. Gilt hier Gewalt? Nun denn, so tue mir Gewalt, denn in der Notzucht bist du stark. Lamachos, mit einem Feldherrn sprichst du so, du Lump? Die Kaiopolis, was, ich ein Lump? Lamachos, nun denn, was bist du sonst? Die Kaiopolis, ein guter Bürger ich, kein Ämtchenjäger, zur Zeit des Kriegs ein braver Lanzenträger und nicht wie du ein soldbegierger Schläger. Lamachos, das Volk hat mich gewählt. Die Kaiopolis, der Kuckuck, ja, just weil mich das geärgert, macht ich Frieden. Grauköpfe sah ich stehen in Reih und Glied, Gelbschnäbel deinesgleichen liefen weg nach Thrakien für 3 Drachmen Lohn des Tags. Zu Chares nach Chaonien, Schurken wie Tisamenes, Hippachides, Phainippos, Geres, Theodor und der Diomeer, nach Gela, Kamerina, in die Kammern. Lamachos, das Volk hat sie dazu gewählt. Die Kaiopolis, warum bekommt nur ihr die fetten Posten, sonst kein Mensch? Zum Beispiel du, Marilades, du alter Graukopf, warst du je Gesandter? Er schüttelt, nein, der wackre, tät'ge Mann. Euphorides, Drakylos, Prinides, Kennt ihr Chaonien und Ekbatana? Die Angeredeten schütteln den Kopf. Das Früchtchen Keusyras und Lamachos, fragt sie, die wegen Zechen jüngst und Schulden von allen ihren Freunden hören mussten, weg da, wie wenn man nachts die Töpfe leert. Lamachos. Ha, souveränes Volk, ist das zu dulden? Die Kaiopolis. Nein, wenn sein Sold dem Lamachos nicht fließt. Lamachos. Wohlan, ich schwöre Krieg den Peloponnesiern für ewige Zeit. Ich will sie schädigen zu Land und Wasser, bis ich sie vernichtet. Die Kaiopolis. Und ich verkünde allen Peloponnesiern, Böotern, Megaron, treibt Handel und Wandel auf meinem Markt, nur nicht mit Lamachos. Ab. Chorführer. Was ein fertiger Redner, es glückt ihm gewiss, für den Frieden das Volk zu bereden. Jetzt weg mit den Mänteln und lasst uns mit Tanz anapästische Rhythmen beginnen. Seitdem unser Meister dem Volk sich gezeigt an der Spitze der komischen Chöre, hat er nie noch gewagt, den Versammelten hier zu reden von seinen Verdiensten. Doch verunglimpft jüngst durch der Gegner Hass vor den unbedachten Athenern, dass er unsere Stadt mit komischem Scherz verhöhnt und die Bürger beleidigt. Nun muß er ja wohl antworten darauf vor den wohlbedachten Athenern, denn er ist sich bewusst, der Dichter, dass euch er nur Gutes gesucht zu bereiten. So steuert er doch dem Unfug, dass euch mit Reden die Fremden berückten, dass ihr ködern euch ließt mit schmeichelndem Wort, aufhorchend mit offenen Mäulern. Vormals, wenn euch die Gesandten der Städt eine Nase zu drehen gedachten, da hießt ihr das feilschen begrenzte Volk, und wenn einer euch also betitelt, da jucktet ihr über die Grenze entzückt empor auf unruhigem Hintern. Und wenn einer sodann in bezauberndem Ton von dem glänzenden, fetten Athen sprach, der hatte von euch, was er wollte, dieweil er mit Fett euch wie Gründlinge ölte. Das hat er bewirkt, des Guten fürwahr nicht wenig verdankt ihr dem Dichter, denn er zeigt euch im Spiegel die Stätte des Bunds, wie die Demokratie dort bestellt ist. Kein Wunder, dass jetzt die Verbündeten, wenn den Tribut zu entrichten sie kommen, voll Verlangen sind, den Poeten zu sehen, den Trefflichen, der es gewagt hat, mit eigner Gefahr dem athenischen Volk zu sagen, was Recht ist und Wahrheit. In die weiteste Fern erscholl auch bereits der Ruhm des beherzten Poeten, so, dass im Gespräch ausforschend zuerst die Gesandten von Sparta der König von Persien fragt, ob wir oder sie die größere Seemacht besäßen, dann aber, ob unser Poet sie selbst oder uns am bittersten geißle, denn, fügt er hinzu, das seien gewiss die trefflichsten Männer und sicher sei denen der Sieg, die in diesem Kampf von dem Dichter sich ließen beraten. Das ist es, warum die Spartaner so sehr auf den Frieden dringen und einzig Ägina zurückverlangen von euch, nicht etwa, weil ihnen die Insel so wichtig ist, sie begehren euch nur, den komischen Dichter zu rauben. Vertrauet ihm denn, nie wird er mit Spott antasten, was heilig und recht ist. Nur heilsame Winke verspricht er euch, euer Glück nach Kräften zu fördern. Taggelder versprechen, zu hätscheln das Volk, zu beluxen mit Ränken und Schwenken und Weihrauch streuen, das versteht er nicht, stets wird er zum Besten euch raten. Nun, Kleon, heran und ringe mit mir und spielen lass all deine Kniffe nur zu. Zur Seite mir stehen wird Wahrheit und Recht im ehrlichen Kampf. Nie soll man mich zeihn, dass der Republik ich gedient, wie er, der hasenherzige Hundsfort. Erster Halbchor. Komm, stämmige, flammenglühende, starke Muse, du derbes Achanerweib, wie aus eichenen Kohlen angefacht vom sausenden Wind, hell aufflackernd die Lohe steigt, wenn der eine auf die Kohlen mit dem Backfisch setzt den Rost und der andere den gebackenen in die Tarsiersoße tunkt, während ein dritter Kuchenteig knetet. Solch ein hell aufflammendes, muntres, bäurisches Lied, voll Mag und Sehnen, gib deinem Landsmann, o Muse. Chorführer. Klage führen wir, die Alten aus der alten guten Zeit. Schlecht hat uns der Staat vergolten, dass wir ihm zur See gedient. So verpflegt ihr uns im Alter für der Jugend saure Mühn, dass ihr allen Tocht uns antut, an den Hals Prozesse warft, uns verspotten lasst von jungen, losen Rednern, uns gebeugt von den Jahren schwach und heiser, ausgeblasenen Flöten gleich, deren Hort und Retter einzig nach des Alters Krücke ist. Wankend mit gebrochener Stimme stehen wir an dem Rednerstein, unsere Augen sehen nichts mehr als das Dunkel der Justiz. Doch das junge, feine Herrchen, der studierte Staatsanwalt, trifft uns Schlag auf Schlag, umgarnt uns mit Perioden rund und nett, zieht heraus uns, stellt uns Fragen, legt uns Fallen, tupft und rupft an dem zitternden Titonos, bis er ihn total verwirrt. Das Gesicht verzieht der Alte und, ein Schuldner, geht er hin, schleicht nach Hause, schluchzt und weint sich bei den Seinen aus und spricht. Um das Geld gebüßt zu meinem Sarg, ein Schuldner, geh ich hin. Zweiter Halbchor. Ja, ist es nicht Sünd, einen alten, grauen Mann zu verderben im Richtersaal, der sich einst wacker gehalten und von der glühenden Stirne gar oft männlichen sauren Schweiß sich gewischt, der beim Marathon gefochten tapfer für das Vaterland. Ja, beim Marathon, da hetzten wir die Feinde, während jetzt uns die bösen Buben hetzen. Und zu allem hin noch Bußen sollen wir zahlen. Was weißt du auf solches, Mapsias, uns zu erwidern? Der Chorführer, ist es recht, daß ein gekonnter Alter wie Thukydides hier verloren ist, als stäg er in dem skythischen Wüstensand durch Kephisodemos jenes freche Rabulistenmaul? Zum Erbarmen war's, ich wischte mir die Augen, als ich sah, wie den edlen Greis der Skythe packt und schüttelte, den Mann bei Demeter, der, solang er ganz Thukydides noch war, nie Unwürdiges hätt erduldet, von Demeter selber nicht. Eher hätt er 10 Euadlos hingeworfen in den Sand, niedergedonnert mit einem Worte eine Schergenlegion und des Thrakers ganze Sippschaft mit dem Bogen hingestreckt. Aber wenn ihr ja uns Alten keine Ruhe gönnen wollt, nun, so macht doch im Prozessgang künftig einen Unterschied, dass ein Greis nur ohne Zähne einen Greis verklagen darf und ein Hurenbub den Jungen, so ein Sohn des Kleinias. Strafen für den Schuld'gen müssen bleiben, aber richten soll, wie den Jungen nur ein Jüngling, so den Alten nur ein Greis.